Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als Xtratobi, und ich habe jetzt in der Leitung den Nico Kern. Nico Kern hat ja, die meisten werden es mitbekommen haben, am Freitag zusammen mit Dirk Schatz, die beiden Abgeordneten aus der Piratenfraktion NRW, Strafanzeige gegen den amtierenden NRW-Finanzminister gestellt, mit zwei weiteren Piraten, die nicht im Landtag sitzen. Guten Abend, Nico. Guten Abend, Tobi. Das wird ja jetzt mehr als kontrovers diskutiert. Da gibt es eine Menge Vorwürfe an euch, und ihr seid ja die zwei Abgeordneten, während 18 weitere grundsätzlich sich nicht bereit erklärt haben, sich dahinter zu stellen. Und da stellt sich natürlich die Frage, bei den ganzen Vorwürfen, die jetzt so im Netz rumschwirren, wie äußerst du dich dazu? Und da gibt es ja verschiedene Vorwürfe. Und ich möchte jetzt erstmal fragen, hätte man das nicht anders machen können mit dem NRW-Finanzminister? Hätte man nicht mit dem Finanzminister vorher mal sprechen können? Oder warum denn gleich eine Strafanzeige? Ja, also vielleicht erkläre ich erst mal, wieso für mich überhaupt dieser CD-Ankauf für mich ein No-Go ist überhaupt. Also uns geht es da tatsächlich um grundsätzliche rechtsstaatliche Erwägungen. Das werden wir auch nicht müde zu betonen. Und wir wollen natürlich nicht hier Steuersünder schonen oder so. Also die Verfolgung dieser Steuerverbrecher steht außer Frage. Uns geht es um das Wie. Also die Frage, heiligt der Zweck, die Strafverfolgung von Steuersündern, jedes Mittel? Und da sind wir tatsächlich der Ansicht, nein, ein Rechtsstaat muss sich an die von ihm selber erlassenen Gesetze halten. Ja, niemand steht über dem Gesetz, auch nicht der Finanzminister oder andere Teile der Exekutive. Da muss man sich dran halten. Und ich war jetzt etwas naiv, muss ich sagen, weil ich hatte schon damit gerechnet, dass das jetzt kein auf ungeteilte Zustimmung stößt, dass wir da auch durchaus Gegenwind ernten, war mir vollkommen klar, vor allem in der öffentlichen Meinung. Hatte aber gedacht, innerparteilich wäre der Widerstand jetzt nicht ganz so groß, weil ich hatte im Hinterkopf, dass es mehrere gleichlautende Beschlüsse, PMs, innerhalb der Partei gab. Also 2010 hat der Bundesvorstand eine Pressemitteilung damals zu dem Ankauf der Liechtenstein-CD rausgegeben mit Zitatgeber Bernd Schlömer. Da hieß es, die Piratenpartei lehnt den Kauf der Daten ab. Es ist nicht mit dem Grundgesetz vereinbar, mit nicht rechtsstaatlichen Mitteln mutmaßliche Straftäter zu verfolgen. Ein Staat, der sich nicht an seine eigenen Gesetze gebunden fühlt, verliert seine Glaubwürdigkeit. Ja, dem kann ich mich voll und ganz anschließen. Auch das Saarland hat in dem Zusammenhang halt eine PM rausgebracht und getitelt oder geschrieben, wenn man auf solche Angebote eingeht, schafft es auch Anreize, dass in Zukunft vermehrt Angestellte Datensätze stehlen werden und diese den Strafverfolgungsbehörden verkaufen. Das ist der Super-GAU für den Datenschutz. Es wird die Büchse der Pandora geöffnet. Staatlich, da wirst du noch weiter von staatlich subventionierter Kriminalität die Rede. Also das lässt an Deutlichkeit eigentlich nichts vermissen. Und jetzt kann man sagen, okay, das war halt 2010, ist vielleicht ein bisschen lang her, aber da kann man sich jetzt nochmal aktuell im Wahlprogramm von Schleswig-Holstein zum Beispiel bedienen. Die haben es explizit genannt. Dort steht wortwörtlich, wir lehnen den Ankauf von Hinweisen auf Steuerhinterziehung durch die öffentliche Hand strikt ab. So, das war der Hintergrund für unsere Entscheidungsfindung, und da fühlten wir uns eigentlich in guter Gesellschaft. Und ja, wir führen ja auch ansonsten die Debatte zum Beispiel um Unabhängigkeit der Justiz und Beweisverwertungsverbote. Da ist ja bei den Piraten ganz beliebt die Forderung nach der Doktrine Fruit of the Poisonous Tree. Ja, da wird also sozusagen ganz im Hochreck argumentiert, rechtsstaatlich, warum bestimmte Sachen gehen oder nicht gehen. Wenn wir hier an dieser Entscheidung wackeln und da den Rechtsstaat in den Rücken fallen, dann müssen wir diese Hochreck-Übungen mit Beweisverwertungsverboten überhaupt nicht mehr führen, weil dann kann der Staat auf die StPO scheißen. Der bezahlt einfach irgendwelche Gangster, der dann das Beweismaterial mit geheimdienstlichen Mitteln letztlich besorgt, und dann brauchen wir uns über rechtsstaatliche Gedankengänge gar keine, da müssen wir keine Zeit für verschwenden. Ja, das ist dann alles passé. Wenn man einmal den Damm gesprengt hat, dann muss man nicht mehr darüber diskutieren, dass die Regenrinne tropft. Okay, was sagst du denn zu dem Begriff Opportunitätsprinzip? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was der in diesem Zusammenhang zu suchen hat. Also Opportunitätsprinzip ist das... Ja, erstmal erklären, genau, danke. Also das steht im Gegensatz zum Legalitätsprinzip. Das bedeutet, dass der Staat grundsätzlich zu legalem Handeln verpflichtet ist und jede Straftat auch verfolgen muss. Jetzt weiß man aber, die polizeilichen Mittel sind zum Beispiel sind begrenzt. Man kann nicht jede kleinste Ordnungswidrigkeit verfolgen. Ja, man hat halt nur, wenn 10 Beamte da sind, sage ich mal, kann man jetzt mal grob gesprochen nur 10 Sachen verfolgen, um es jetzt mal ganz bildlich zu machen. Und wenn da halt dann noch eine 10., eine 11., eine 12. oder 13. Straftat da ist, da muss man sich halt entscheiden, was für einen wichtiger ist. Und da kommt dann das Opportunitätsprinzip in Frage, dass man sagt, okay, der Staat muss nicht jede Straftat verfolgen, sondern sozusagen im Rahmen seiner Möglichkeiten muss er halt sinnvolle Entscheidungen treffen. Und da sieht man schon, dass das irgendwie in diesem Zusammenhang keine Rolle spielt, dieses Prinzip. Okay. Dann habe ich mir als Stichwort hier noch aufgeschrieben, Form des Protests, da gibt es ja viel Kritik. Ja, okay. Da kann man jetzt in der Tat durchaus unterschiedlicher Meinung sein. Da wurde jetzt von mehreren Seiten gesagt, ja, Anzeige, boah, das ist zu heavy. Aber mal ehrlich gesagt, die anderen Möglichkeiten sind nicht wirklich praktikabel, sie führen nicht zum Ziel. Also was ich jetzt gerade gehört habe, war ein Gespräch mit dem Minister führen. Ja, ich meine, gut, ich habe nie was gegen Gespräche, aber das ist in meinen Augen wirklich Zeitverschwendung, weil wir haben jetzt gerade heute gehört, dass RW weiter CDs ankaufen will. Also der Ausgang dieses Gesprächs ist nun wirklich vorhersehbar, absehbar und wirklich nicht zielführend, weil die werden nicht von der Linie einfach so abrücken, weil wir jetzt nicht mit denen quatschen. Dann wurde ernsthaft noch in Erwägung gezogen, eine Feststellungsklage zu erheben. Also da gebe ich nun wirklich Brief und Siegel drauf, dass das vollkommen in die Hose geht, weil diese Feststellungsklage scheitert schon in der Zulässigkeitsprüfung und da wird kein Gericht in der Sache drüber entscheiden. Dann musstest du mal eben erklären, was eine Feststellungsklage ist. Ja, eine Feststellungsklage soll halt eine Entscheidung über ein bestehendes Rechtsverhältnis schaffen und also ich will jetzt hier nicht dozieren im öffentlichen Recht, aber da müsste sozusagen eine Rechtsbeziehung zwischen uns und dem Finanzminister bestehen und die gibt es einfach nicht. Ja, uns geht es ja hier um grundsätzliche Sachen, und es geht um ein Strafverfahren und nicht um ein öffentlich-rechtliches Rechtsverhältnis oder sowas. Das ist also wirklich vollkommen daneben. Was hier in Rede steht, ist halt eine Straftat und dafür sind halt Strafgerichte zuständig und nicht ein Verwaltungsgericht. Und wir sind auch nicht selbst betroffen davon. Also weder ich noch Dirk noch sonst irgendjemand ist in diesem Sachverhalt direkt betroffen, sodass er irgendwie ein Feststellungsinteresse geltend machen könnte. Das wäre jetzt eine Popularklage gewesen, weil man will das jetzt mal klären und da hat halt die Prozessordnungen setzen da immer einen Riegel vor, sagt, nee, wenn man nicht selber irgendwie ein Eisen im Feuer hat in der Sache, ist man nicht klagebefugt. Und das ist ein klassischer Fall von so einer Popularklage und die wäre halt nicht zulässig. Deswegen, so nett ich ja diese Anregungen alles finde und nachvollziehen kann, dass man vielleicht einen geschmeidigeren Weg sich gewünscht hätte, aber den kann man sich halt nicht herbeizaubern. Das einzige effektive Mittel, um diesen Sachverhalt aufzuklären, ist halt eine Strafanzeige und die haben wir dann auch gewählt. Jetzt sag mir doch mal bitte, was ist denn eigentlich der konkrete Vorwurf? Was hat der Mann verbrochen, dass er eine Strafanzeige verdient hat? Ja, der Vorwurf ist Beihilfe bzw. Anstiftung zu Straftatbeständen, einmal aus dem UWG, Verrat von Betriebsgeschäftsgeheimnissen, oder auf dem, ich glaube 33 haben wir Bundesdatenschutzgesetz, oder als andere Alternative Ausspähung von Daten 202a StGB, was sich gegenseitig ausschließt. Ja, ich kann entweder verrate ich ein Geschäftsgeheimnis, wenn ich selber darauf Zugriff habe und Zugriff drauf habe, dann muss ich diese Daten ausspähen, indem ich mich da irgendwo reinhacke. Wir wissen es ja nicht, wie diese Daten, wie man an diese Daten herangekommen ist. Deswegen mussten wir sozusagen eine ganze Range von Straftatbeständen da anbieten. Und diese letztlich muss die Staatsanwaltschaft den Sachverhalt aufklären und ermitteln, wie es denn letztlich dann war, um dann letztlich genau zu sehen, unter welcher Strafbarkeitsnorm können wir das denn jetzt subsumieren. Okay, ich möchte jetzt gar keinen Vorwurf machen, ich möchte einfach nur feststellen, ich bin ja selber in der Pressekonferenz gewesen und die Sache mit der Anstiftung zu einer Straftat, das ist etwas, was ich verstehe. Ich verstehe sofort, da wird Recht gebeugt, da werden Leute angestiftet. Es wird nicht ermittelt, um irgendwelche Steuersünder zu erwischen, sondern man geht sogar hin und sagt den Leuten, bitte begeht eine Straftat, damit wir irgendwelche Daten bekommen. So, das verstehe ich doch. Und in der Pressekonferenz ist das nicht verlautet worden. Erst, also ich behaupte es jetzt einfach mal, so habe ich es in Erinnerung, ich habe sie selber nicht nochmal komplett angehört. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Ich habe selber in der Pressekonferenz genau diese Frage gestellt und die Frage hat kein weiterer Journalist gestellt. Ist tatsächlich die Anstiftung zu einer Straftat der Vorwurf? Und erst da wurde gesagt von Dirk Schatz, ja, auch das steht mit drin. Und da sage ich mal, das hätte man tatsächlich ein bisschen weiter rauskehren können. Dann hätte man das auch vielleicht ein bisschen anders verstanden. Okay, ja, nehme ich mal so zur Kenntnis. Ich war ja, wie du weißt, nicht bei der Pressekonferenz dabei. Deswegen kannst du vielleicht mal eben kurz erzählen, warum das eigentlich so war. Ich war die Woche halt krank. Ich war im Krankenhaus und es tat mir halt leid, dass ich da dem Dirk nicht den Rücken stärken konnte und er sozusagen da diese Pressekonferenz auch alleine durchziehen musste. Das, was ich ausschnittsweise gesehen habe, fand ich aber, hat er ganz gut gemacht. Wenn du jetzt sagst, okay, manche Sachen waren nicht so gut, dann muss ich das zur Kenntnis nehmen und ich werde es mir nochmal anschauen, wenn ich den Ausschnitt finde. Aber gut, ist jetzt halt so gelaufen und ich hoffe jetzt auch mit der Nachberichterstattung hier im Krähennest vielleicht das ein oder andere Missverständnis, was aufgelaufen ist, ja noch auszuräumen. Gut, jetzt gibt es ja einen zweiten, also das ist jetzt ja nicht der große Vorwurf gerade gewesen, das war jetzt von mir persönlich eine Feststellung, es ist ja nicht so, dass mein Eindruck ist, dass die Piraten jetzt nicht unbedingt über das diskutieren, die haben es ja alle verstanden, es geht nicht darum, ob wir die Verfolgung von Steuersündern richtig finden als Piratenpartei, das ist sehr eindeutig, dass wir dafür sind, dass Steuersünder bestraft werden müssen, das steht außer Frage, aber dass es um eine Anstiftung zu einer Straftat wirklich geht und nicht nur allgemein dieser Ankauf kritisiert wird und dass da Datenschutz verletzt wird, das ist alles ja durchaus ein Verbrechen, aber die Anstiftung, finde ich, hat, ich weiß gar nicht, wie es strafrechtlich ist, ist für mich irgendwie noch eine Nummer obendrauf, wenn ich auch noch hingehe und sage, hier bitte mach mal hier und begehe mal ein Verbrechen. Deswegen habe ich das jetzt angeführt. Ja gut, das wird wahrscheinlich realistischerweise in dieser Extremform nicht stattgefunden haben, wo es dann tatsächlich eine Anstiftung wäre. Dafür bräuchte man tatsächlich eine konkrete Haupttat. Da wird man, ich meine, man weiß es nicht. Wir haben es jetzt einfach mal mit aufgenommen, ja, als stärkste Form. Die abgeschwächte Form ist halt die Beihilfehandlung, dass man einfach dadurch, dass man hier sagt, komm, wir geben generell Geld für die Leute, die uns solche Daten beschaffen. Das ist bekannt, das ist jetzt schon mehrmals so gelaufen, dass man dann den Anreiz schafft und jemanden dann auch, man spricht da von psychischer Beihilfe, ihn sozusagen dabei unterstützt, diese Tat auch durchzuführen. Ja, das ist die jetzt von außen betrachtet aus meiner Sicht die wahrscheinliche Variante, aber nichtsdestotrotz handelt es sich dabei halt um eine Straftat, um Teilnahme an einer Straftat und die ist halt genauso zu verfolgen. Okay, gut. Dann gibt es ja eine Sache, wo ich mich auch wirklich gefragt habe, also ich mich, das ist das, was rauf und runter geht. Warum ist die ganze Nummer eigentlich so absolut geheim gelaufen? Es gibt einige Piraten, die sagen, man hätte einfach mal vorher drüber sprechen können. Die Gefahr besteht natürlich darin, dass dann dieser riesen PR-Knall, ob der jetzt gut oder schlecht war, ist außerhalb dieser ist also bewertungsfrei, ob der gut oder schlecht war. Aber der PR-Knall, der bleibt ja dann aus, wenn man das schon alles vorher kommuniziert. Und jetzt gibt es Leute, die euch vorwerfen, also Dirk Schatz und dir, die anderen sind da ja ein bisschen weiter hinten, und das ist auch ein Vorwurf, dass sie so ein bisschen fehlen, dass ihr das geheim halten wolltet, um dann den großen Showdown am Freitag um 12.30 Uhr zu haben. Was sagst du dazu? Ja, jetzt muss ich sagen, das kann ich jetzt natürlich nur aus zweiter Hand berichten, weil, wie gesagt, ich war nicht selbst anwesend. Aber für mich macht es ehrlich gesagt keinen Sinn zu behaupten, das sei jetzt Dirk Schatz oder ich hätten jetzt darauf gedrungen, dass das geheim bleibt. Wir haben ja im Gegenteil, wir haben ja versucht, andere Mitstreiter noch zu gewinnen, zu überzeugen, sind ja dann auch letztlich sogar nach Schleswig-Holstein mit unseren Anfragen gegangen, um Unterstützung zu kriegen. Also ich kann von meiner Seite aus ganz klar sagen, ich hatte überhaupt kein Interesse daran, dass das heim bleibt. Ich glaube auch nicht, dass das irgendwas an der PR-Strategie oder irgendwas groß geändert hätte. Im Gegenteil, ich glaube, die anderen Beteiligten, die eben gegen diese Anzeige waren, hatten ein virulentes Interesse daran, dass das nicht kommuniziert wird, weil dann eventuell schon im Vorfeld Berichte von Journalisten gekommen wären, ohne dass eine Entscheidung vielleicht schon gefallen ist. Diese Entscheidung, die Fraktionssitzung nicht geheim stattfinden zu lassen, die hat ja die Fraktion getroffen, und wenn der Dirk, ist er ja alleine da gesessen, ich war nicht da, wie gesagt, ich war krank, also einen Einzelnen zu überstimmen wäre nun wirklich ein leichtes gewesen, wenn die anderen denn so partout auf Transparenz gepocht hätten, aber ich glaube, es war genau andersrum. Also du meinst, wenn Dirk Schatz gesagt hätte, ich bin dafür, das soll geheim bleiben, und alle anderen hätten gesagt, nein, wir wollen das öffentlich haben, dann hätte man natürlich sehr leicht sagen können, wir machen das Ding öffentlich. Ja, genau, wobei ich noch nicht mal weiß, ob Dirk Schatz das gewollt hat oder gesagt hat, dass das nicht öffentlich ist. Ich glaube eher, dass, also aus unserer Sicht waren wir immer bemüht zu deeskalieren, und der nachvollziehbare Wunsch von den anderen ist natürlich dann, das nicht so an die Öffentlichkeit dringen zu lassen, dass man dann denen eher entgegenkommt. Also von meiner Seite aus nochmal, war kein Wunsch da. Ich konnte ihn auch gar nicht kommunizieren, weil ich halt nicht anwesend war und in diesem ganzen Vorfeld auch noch im ganzen Vorfeld der Geschichte auch schon außer Gefecht war. Und ich glaube auch nicht, soweit ich den Dirk verstanden habe und aus Gesprächen mit ihm jetzt während dieses Prozesses, also während dieses ganzen Vorganges, habe ich auch nichts in der Richtung vernommen, aber da müsste man ihn vielleicht nochmal selber fragen. Ich halte es aber eher für wahrscheinlich, dass es andersrum gelaufen ist, so wie ich es gerade geschildert habe. Allein wegen der Interessenlage schon. Okay. Ja, also ich denke mal, dass das für alle Piraten auch ein entscheidender Punkt ist, zu wissen, dass es nicht die beiden Piraten waren, die das komplette Ding, so wie es gelaufen ist, zu verantworten haben. Und das sah für mich jetzt auch erstmal so aus, dass ihr auch euch die Strategie so überlegt habt, aber das nee. Ist ja nicht so. Nein, also wie gesagt, wir hatten ja gar kein Interesse daran. Wir wollten ja im Gegenteil, dass möglichst noch mehr mitmachen. Also wenn man alles geheim hält, dann schließt man das ja aus, dass mehr mitmachen. Also ja, da sieht man schon, dass von der Motivlage her passt das überhaupt nicht zusammen. So, nach beendeter Krankheit beginnt ja am Montag erst wieder deine Arbeit in der Fraktion. Deswegen wirst du die Frage wohl nicht beantworten können. Denn jetzt muss ich dich fragen, als Fraktionsmitglied. Viele Piraten haben auch kritisiert, dass das große Schild drüber stand. Die Fraktion der Piratenpartei. Das war das Schild bei der Pressekonferenz, was dann ja im Fernsehen auch zu sehen war. Ja, das stimmt. Ich hatte mich, das kam, wurde mir auch gesagt, als ich hier im NRW-Mumble war noch am Freitag. Also das war sozusagen eine meiner ersten Amtshandlungen, als ich hier nach Hause kam, nachdem ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde, habe mich dann ins NRW-Mumble gesetzt, weil ich halt gesehen und gemerkt habe, okay, da ist doch einiges an Unmut, was da jetzt aufläuft, und dem wollte ich mich stellen. Und da wurde tatsächlich gesagt, ja, hier, ihr habt den falschen Eindruck erweckt, dass es halt die Fraktion ist und nicht nur zwei der Abgeordneten. Aber da muss ich ganz klar sagen, da kann ich dem Dirk keinen Vorwurf machen. Diese ganzen Arrangements, was Presse angeht, das wird koordiniert und gemanagt von unserem Presseteam. Ja? Dafür haben wir die ja eingestellt, damit sie uns sozusagen da unterstützen und professionell, dass wir professionell vor der Presse auftreten. Und die Location und das ganze Setting, da hat der Dirk keine Aktien drin gehabt, sondern der hat einfach sich dahingestellt. Auf Wunsch der Fraktion war das ja so ein gemeinsamer Termin mit Dirk und dann mit Simone, weil die Befürchtung war wohl, wenn wir jetzt die PM oder eine Verlautbarung so rausgeben, dann hätte die Fraktion keine Möglichkeit mehr gehabt, ihre eigene Stellungnahme rauszugeben, oder das wäre dann zu spät gekommen und so weiter. Deswegen hat man darauf gedrungen, nicht von unserer Seite, sondern von Fraktionsseite aus, dass es einen gemeinsamen Termin, ein gemeinsames Statement, eine gemeinsame PK-Pressekonferenz geben soll. Und da hat der Dirk einfach mitgespielt, weil er nicht zusätzlich Öl ins Feuer gießen wollte. Aber jetzt daraus einen Strick drehen zu wollen, zu sagen, ja, aber wie könnt ihr euch jetzt unter das Schild darstellen? Also da sind wir jetzt wirklich die falschen Ansprechpartner und vor allem Dirk der falsche Ansprechpartner. Da muss man wirklich andere Leute fragen, warum das so gelaufen ist. Da kann der Dirk nichts für. Okay, dann wäre wieder ein weiterer Punkt geklärt. Gibt es denn da noch was, wo du sagst, ja, da sollte man auch noch unbedingt drauf eingehen in dem Gesamtzusammenhang? Ja, also mir ist halt wichtig klarzustellen, halt, dass wir nicht Steuersünder protegieren wollen, sondern dass es uns um rechtsstaatliche Grundsätze geht, dass wir es auch nicht geheim halten wollten. Und dass wir hier auch sozusagen damit konfrontiert waren, wie die Fraktion sich zu dem Sachverhalt stellt und auch der Landesverband. Und da ist auch vielleicht dann zu sagen, okay, jetzt, was ich gelesen habe an nachträglichen Äußerungen, da fand ich auch einige Sachen nicht besonders fair, was auch an interner Kommunikation gelaufen ist. Also da fallen dann Kraftausdrücke, also bei aller Liebe, man kann unterschiedlicher Meinung sein, aber da wurden doch Kraftausdrücke in unsere Richtung verwendet, die empfinde ich einfach als absolut unangebracht und auch unkollegial. Und ich finde es sehr witzig, dass man sich verbittet, eine Anzeige gegen den Finanzminister zu stellen, weil das sei unkollegial, aber in der internen Kommunikation diese Kollegialität gegenüber den eigenen Fraktionsmitgliedern vollkommen vermissen lässt. Und ich finde es zum Beispiel auch nicht in Ordnung, wenn man so darstellt, dass ich mich weggeduckt hätte, jetzt bei dieser ganzen Diskussion, obwohl man weiß, dass ich krank war und im Krankenhaus gelegen habe, und dann so zu tun, als hätte ich mich jetzt hier irgendwie gedrückt, ja, das finde ich schon ziemlich daneben, muss ich mal ganz offen so sagen. Von welcher Seite kam das denn, du hättest dich geduckt? Ach, das kann man auf öffentlichen Mailinglisten nachlesen, ich will das jetzt nicht weiter thematisieren, ich werde das sicherlich dann nochmal in entsprechenden persönlichen Gesprächen thematisieren, aber ich möchte es jetzt dabei hier belassen. Ich möchte es nur einmal gesagt haben, das, was mir hier generell stinkt, und wie wir das dann lösen, das muss ich dann ab nächste Woche im Düsseldorfer Landtag selber klären. Okay, ich würde sagen, Nico, dann haben wir alles besprochen, was für den Moment erstmal wichtig wäre. Wir sind gespannt, wie es in der nächsten Woche weitergeht, und unterhalten uns dann gegebenenfalls nochmal, und würde sagen, ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Abend. Vielen Dank, Tobi. Danke für das Gespräch und die Möglichkeit, hier meine Sicht der Dinge zu schildern. Tschüss. Ciao, Tobi. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.